Deutschlandfunk, gleich 0.05 Uhr die Verkehrslage. Vorsicht auf der A1 Köln Richtung Dortmund. Zwischen Westhofener Kreuz und Schwerte ist eine ungesicherte Unfallstelle. Und A7 Flensburg Richtung Hamburg. Die Rader Hochbrücke ist wegen Sturmes gesperrt für Pkw mit Anhänger und leere Lkw. Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Willkommen im neuen Krimi-Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer. Gleich im ersten Quartal breiten wir die fantastischsten Blüten des radiophonen Verbrechens aus 7 Jahrzehnten vor Ihnen aus, an denen Sie im Anschluss an den heutigen Krimi auch schon einmal schnuppern können. Zunächst aber wünschen wir Ihnen in der kommenden halben Stunde gute Unterhaltung mit der ältesten dieser Produktionen. Sie entstand 1954 beim Bayerischen Rundfunk. Dem Reißer entsprungen. Dem Reißer entsprungen. Ein Kriminalhörspiel von Michael Brett. Mit Werner Hinz, Charles Renguet, Ruth Kappelsberger und Hans Stein. Regie Fritz Brinkhoff. Diesmal Foster Reynolds den Sieg über seinen schlauen Gegner Dr. Julius Mandler davongetragen. Und damit den größten seiner zahlreichen Triumphe erzielt. Und doch, komm mal, in gewissem Sinne, komm, war es ein Fehlschlag gewesen. Denn Dr. Mandler, dieser teuflische Feind der Gesellschaft, den Foster Reynolds zu vernichten geschworen hatte, war noch immer auf freiem Fuß. Haben Sie Fuß? Fuß, natürlich. Dieser Verbrecher, dessen überragender Intellekt und satanische Schlauheit ihn zum größten Übeltäter des Jahrhunderts gemacht hatten, war abermals dem Falle entronnen. Der Falle, ja, gut, kann man auch sagen. Die man ihm gestellt hatte. Gestellt hatte und konnte seine abscheuliche Tätigkeit jederzeit wieder aufnehmen. Wann und wo würde er aufs neue Foster Reynolds Weg kreuzen? Da ist jemand. Da ist jemand. Nein, da draußen ist jemand. Da sehe ich mal nach. So, das wäre erledigt. Na, wenn das keine Auflage von mindestens 100.000 erzielt, dann fresse ich einen Besen. Apropos Besen, Miss Baxter. Wo bleiben Sie denn? Ich bin schon da. Ziehen Sie das 10-mal ab. 10-mal ab. Was ist denn? Ist was los? Sie sehen ja aus, als ob Sie ein Gespenst gesehen hätten. Ja, Mr. West. Wieso ja? Draußen steht ein Mann an der Tür. Er sagte, er ist Dr. Julius Mander. Dr. Julius Mander? Ja. Aber liebes Kind, Sie müssen sich verhört haben. Nein, bestimmt nicht. Er hat es mir 2-mal gesagt. Aber Miss Baxter, Sie wissen doch selbst, wie genau wir im Ärztejahrbuch nachgesehen haben, um ja sicher zu sein, dass es keinen wirklichen Dr. Julius Mander gibt. Ja. Ja, was ist denn nun schon wieder los? Vielleicht ist er erst in diesem Jahr Arzt geworden. In diesem Jahr Arzt? Ja, absolut, lieber Himmel, das wäre möglich, ja. Natürlich. Aber hören Sie mal, das wäre ja verdammt unangenehm. Ja? Ich glaube gern, dass er keinen Wert darauf legt, Namensvetter des größten Verbrechers zu sein. Kaum. Hat er gesagt, was er will? Nein. Wenn er mich verantwortlich macht, na, kann das eine schöne Stange Geld kosten. Er möchte unter 4 Augen mit Ihnen sprechen, hat er unter gesagt. Unter 4 Augen? Na, das klingt bedrohlich. Und ich habe ihm gesagt, er möchte mir sagen, was er möchte, ja, weil ich Sie sonst nicht stören darf. Nein, ja. Aber er hat gesagt, wenn Sie ihn nicht empfangen, so haben Sie sich die Folgen selbst zuzuschreiben. So, hat er das gesagt. Na, dann sagen Sie ihm, er soll mich zum... Ja. Nein, warten Sie mal. Wenn ich mir die Sache mal überlege, ich möchte Sie mir mal... Warten Sie einen Augenblick, ich überlege. Warten Sie mal, wie sieht er denn aus? Oh, nicht im Entferntesten wie unser Dr. Mann. Der ist klein und klapprig und einen Überzieher trägt, in den er 3-mal hineingeht. Einen viel zu kleinen Filzhut. Er sieht aus, als ob er die Kleider von jemand anderen angezogen hätte. Nach dieser Beschreibung sieht er also nicht aus wie ein Arzt. Nein, überhaupt nicht. Was meinen Sie, Mr. West? Vielleicht will sich jemand einen Witz machen. Einer von Ihren Freunden. Von meinem, ein Witz? Ja. Ein Witz, ein... Natürlich, Sie haben ganz recht. Natürlich, ja, das könnte sein. Erst neulich haben mich ein paar Bekannte im Club mit meinem berühmten Verbrecher aufgezogen. Na, wenn der Bursche mich zum Narren halten will, dann kann er was erleben. Lassen Sie mal hereinkommen. Bitte, bitte, bitte sehr, Mr. West. Ja. Wollen Sie bitte hier hereintreten, hereinkommen? Sehen Sie, ich habe Ihnen gesagt, er wird mich empfangen. Sie können jetzt gehen. Befehle nehme ich nur von Mr. West entgegen. Na schön, schön, Miss Baxter, gehen Sie doch. Wenn Sie es wünschen, Mr. West, bitte. Bitte. Also wer zum Teufel hat Ihnen denn hier... Sind Sie Mr. West? Jawohl. Ich bin Dr. Julius Mander. Das habe ich gehört. Ich habe auch gehört, dass Sie mir gedroht haben. Ja. Aber wenn Sie alles tun, was ich Ihnen sage, haben Sie nichts zu befürchten. Ich bin hier in einer wichtigen Angelegenheit und ich brauche Ihre Hilfe. Das ist alles. So, Sie brauchen meine Hilfe. Das, so, ja. Bitte wollen Sie nicht Platz nehmen. Das habe ich bereits getan. So, Sie sitzen bereits. Das sind Sie auch wohl gewohnt. Sie haben da ein sehr hübsches Zimmer. Sieht allerdings ein bisschen aus wie ein Museum mit all den Nippsachen und den Bildern an den Wänden. Es tut mir sehr leid, dass es Ihnen nicht gefällt. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie kommen, hätte ich alles wegräumen lassen. Wenn mich auch die Sachen ein kleines Vermögen gekostet haben und im Allgemeinen sehr bewundert werden. Die Schale hier beispielsweise ist sicher noch älter als Ihr Filzhut. Noch älter. Ich liebe Sarkasmus nicht, Mr. West. Ich habe einmal einen Mann umgebracht. Ja, nur weil er mir gegenüber sarkastische Äußerungen machte. Sie haben einen Mann umgebracht? Natürlich. Wieso wundert Sie das? Das wissen Sie doch am besten. Ich weiß das. Woher denn? Sie Narr, haben Sie nicht selbst in einem Ihrer Bücher eingehend darüber berichtet? Was? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Irgend so ein idiotischer Titel war es, so ein... Sie sprechen von meinen Büchern. Ich dachte, Sie hätten wirklich jemanden umgebracht. Natürlich habe ich jemanden umgebracht. Was haben Sie? Ich habe. Was sind denn Ihre Bücher anderes als Reportagen meiner Erlebnisse? Reportagen Ihrer Erlebnisse. Ja, ich bin ja vielleicht etwas schwer vom Begriff, aber... Wollen Sie etwa leugnen, dass Ihre Bücher hauptsächlich von Dr. Julius Mander handeln? Natürlich, natürlich, das stimmt, aber... Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Ich habe Ihren Namen benutzt. Ja, das tut mir aufrichtig leid. Sie können mir glauben, ich hatte keine Ahnung, dass es einen wirklichen Arzt dieses Namens gibt. Ich habe alle Vorsicht angewendet bei der Wahl dieses Namens. Ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Wieso? Ich beklage mich ja nicht, dass Sie meinen Namen verwenden. Ja, wenn Sie meine Erlebnisse beschreiben, so ist es doch nur recht und billig, mich bei meinem richtigen Namen zu nennen. Ich fürchte, jetzt verstehe ich nicht. Wenn das vielleicht ein Scherz sein soll. Ein Scherz? Hüten Sie sich, mein Lieber. Meine Geduld hat Grenzen. Wollen Sie vielleicht leugnen, dass Sie 17 Bücher veröffentlicht haben, in denen Sie meine Abenteuer beschrieben haben und meine Kämpfe mit diesem Trottel von Detektiv Foster Reynolds ausführlich beschrieben haben? Allerdings, ich habe 17 Bücher veröffentlicht. Aber das sind doch Romane. Alle Figuren darin waren frei erfunden. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ach so. Und wenn es sich um einen Ulk handelt, dann haben Sie den Spaß weit genug getrieben. Und wenn Sie glauben, Sie können mir Geld herauslocken, weil ich Ihren Namen verwendet habe, wenn es Ihr wirklicher Name ist, so kann ich nur sagen, dass Ihre Methoden etwas merkwürdig sind. Ich habe das Ganze satt. Gehen Sie jetzt bitte. Meine Zeit ist kostbar. Tja. Sie scheinen also Schwierigkeiten machen zu wollen, lieber Mr. West. Ich kann Ihnen nur raten, reizen Sie mich nicht zu sehr. Ein Mensch wie Sie, der so genau Bescheid weiß über meinen Charakter, sollte auch wissen, dass mit mir nicht zu spaßen ist. Ach, scheren Sie sich. Wieso soll ich mich scheren? Zum Teufel, scheren Sie sich zum Teufel, ich habe genug. Ich finde, Sie sind etwas leichtsinnig. Wie Sie wissen, habe ich 23 Morde begangen. Was? Ich hätte doppelt so viele begehen können, wenn nicht dieser Schweinehund von einem Detektiv Foster Reynolds dazwischen gekommen wäre. Ich rate Ihnen also, machen Sie mich nicht wütend, sonst wäre ich imstande und begehe in diesem Augenblick meinen 24. Mord. Ich habe in meinem Leben noch keinen solchen Blödsinn gehört. Sie sind ja verrückt. Verrückt? Verrückt, ja, verrückt. Ja. Vielleicht. Ein bisschen. Man sagt, alle großen Männer sind bis zu einem gewissen Grade wahnsinnig. Ich will nicht behaupten, dass Sie ein großer Mann sind. Nein, dass ich eine Ausnahme bin. Ja, das ist ja widerlich. Sie gehören ja ins Irrenhaus. Ins Irrenhaus? Ja. Ach, merkwürdig. Wieso merkwürdig? Da komme ich gerade her. Sie kommen aus dem Irrenhaus? Ja. Aber natürlich nicht, weil mir irgendetwas fehlt. Sie brauchen nicht so zu erschrecken. Ich bin freiwillig dorthin gegangen, um mich zu verbergen. Um sich zu verbergen? Allerdings. Dieser widerliche Detektiv Foster Reynolds war mir hart auf den Fersen. Ein Irrenhaus war der einzige Ort, wo er mich nicht suchen würde. Guter Einfall, nicht wahr? Pfeifen Sie nicht. Das tut man nicht. Außerdem macht es mich nervös. Also, Sie waren in einer Irrenanstalt, sagen Sie? Ja, freiwillig. Natürlich nur, verstehen Sie? Natürlich, oh ja, natürlich. Natürlich. Ich hatte allerdings Angst, es würde mich einer erkennen. Sie haben mich so oft und so genau beschrieben in Ihren Büchern, dass es fast unmöglich schien, einer Entlarvung zu entgehen. Da war zuerst einmal meine außergewöhnliche Größe. 1,92 Meter. 1,92 Meter? Ja, und dann diese riesigen Schultern. Riesige Schultern, ja. Ja, und meine Hände. Mhm. Sie haben ja selbst beschrieben, wie ich einmal eine Kokosnuss in meiner Hand zerdrückt habe. Von meinem starren linken Glasauge ganz zu schweigen und dem abgeschossenen Ohrläppchen, wo mich die Kugel von Foster Reynolds Revolver traf. Sie hätten doch sicher auch geglaubt, irgendjemand würde mich erkennen, wie? Ja, ja, allerdings, das hätte ich sicher auch geglaubt. Und doch haben Sie mich, als ich vorhin hier hereinkam, nicht erkannt. Ja, ich weiß, aber um die Wahrheit zu sagen, meine Augen sind seit einiger Zeit gar nicht gut. Aber jetzt erkennen Sie mich doch. Natürlich, selbstverständlich. Jetzt natürlich. Ja. Ja, ich. Es tut mir nur leid, dass ich Sie nicht sofort erkannt habe. Dann ist ja alles gut. Sagen Sie, mein lieber Dr. Mender. Ja? Ist dieses Irrenhaus, in dem Sie waren, weit von hier? Nein, nicht sehr weit. Ja. Warum wollen Sie denn das wissen? Och, ist gar kein besonderer Grund. Es hat mich bloß interessiert. Interessiert. Ja, hat mich interessiert. Ja, wenn Sie mich einen Augenblick entschuldigen wollen. Hier bleiben. Ich wollte bloß... Hier bleiben. Oh, Sie haben ein Messer. Jawohl. Und ich werde auch nicht zögern, es zu gebrauchen, wenn. Es wäre doch ein Jammer, meinen Sie nicht? Auch um das schöne, scharfe Messer. Wissen Sie, ich schärfe es nämlich immer selbst. Ja, ich schärfe es immer selbst. Aber ich versichere Ihnen... Es wäre ein Jammer, nicht wahr? Denn ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das Leben recht lieb ist. Sie sind berühmt, Sie haben Geld, Sie umgeben sich mit Kunstschätzen, mit wertvollen Erstausgaben und mit Krimskrams und Nippes. Aber mein lieber Dr. Mender, weshalb streiten wir denn überhaupt? Wir sind doch Freunde, nicht wahr? Schließlich verdanke ich Ihnen sehr viel. Ich möchte beinahe sozusagen sagen, ich verdanke Ihnen alles. Das heißt, meine Bücher und so weiter, nicht wahr? Meine Bücher handeln nur von Ihnen. Und ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Ich hätte ja all meine schönen Sachen nicht, wenn Sie nicht gewesen wären. Das sehen Sie doch ein, nicht wahr? Natürlich sehe ich das ein. Ich habe nur gedacht, Sie sehen es nicht ein. Aber wie kommen Sie denn nur auf so einen Gedanken? Das wäre ja ganz lächerlich von mir. Wirklich. Also, das wäre lächerlich. Das will ich hoffen. Das will ich aufrichtig hoffen. Das wird sich ja auch bald herausstellen. Wenn ich irgendetwas tun kann? Oh ja, Sie können sehr viel tun. Warum glauben Sie denn, bin ich hergekommen? Ja, warum sind Sie eigentlich wirklich hergekommen? Also, passen Sie auf. Passen Sie auf. Schaffen Sie mir Foster Reynolds zur Stelle. Foster Reynolds? Foster Reynolds? Sie meinen den Detektiv? Natürlich, wen denn sonst zum Teufel? Ja, natürlich, wen denn sonst zum Teufel? Ich wollte nur ganz sicher sein. Wissen Sie, aber... Ja, verzeihen Sie, wozu wollen Sie... Was wollen Sie denn von ihm? Ich habe seine Einmischungen in meine Angelegenheiten endgültig satt. Ich will ihn umbringen. Naja, ich weiß, ich habe das schon oft versucht. Es ist mir immer missglückt. Aber diesmal wird es mir gelingen, denn... Sie werden mir dabei helfen. Ich? Jawohl. Ja, ja, natürlich mit dem größten Vergnügen. Nur, ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie... Das heißt, man kann doch nicht jemanden umbringen, der überhaupt nicht... Ich meine, wie soll ich nur sagen, der doch nicht... Psst. Kein Wort mehr. Ja, bitte, natürlich. Selbstverständlich. Aber lassen Sie doch mal sehen. Das ist aber ein interessantes Messer, das Sie da haben. Ja, es ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Erlauben Sie, dass ich es mir mal näher ansehe. Ich habe eine besondere Vorliebe für Messer. Ah. Ja, sozusagen, ich... Ich gebe ja zu, es ist eine merkwürdige Vorliebe, aber Sie haben ja auch für Messer eine Schwäche. Ach. Sozusagen, wenn ich so sagen darf, sozusagen. Messer sind nicht meine Schwäche, Messer sind meine Stärke. Schweigen Sie. Ich sage ja kein Wort. Ich habe keine Lust, noch mehr Zeit zu verlieren, oder wollen Sie mir nicht helfen? Aber ich bitte Sie, natürlich will ich. Aber sagen Sie mir bloß, was Sie wollen. Schön. Also, ich will, dass Sie sofort Foster Reynolds anrufen und ihm sagen, er soll unverzüglich hierher kommen. Hierher? Jawohl, hierher. Ich bin sehr gespannt, ihn zu sehen. Ja, ich auch, ich auch. Was wollen Sie damit sagen? Oh, nichts, nicht das Geringste. Warum sagen Sie es dann? Natürlich, Sie haben ganz recht. Also tun Sie, was ich sage. Rufen Sie seine Nummer an. Hier. Ich werde Ihnen zu flüren, was Sie zu sagen haben. Und wenn Sie nur mit einem Wimperzucken verraten, dass ich hier bin, dann... Was ist denn jetzt schon wieder los? Was jetzt los ist? Aber mein lieber Dr. Mander, jetzt ist es mir endlich klar, was Sie beabsichtigen. Ja, warum in aller Welt haben Sie das nicht früher gesagt? Was hätte ich Ihnen früher sagen sollen? Dass Sie Foster Reynolds umbringen wollen. Aber ich rede doch von nichts anderem. Ja, natürlich, entschuldigen Sie. Gütig, ich habe Ihre Absicht nicht gleich verstanden. Ja, jetzt ist mir alles klar. Wenn Sie nur gleich gerade herausgesagt hätten, um was es sich handelt, hätten wir uns all diesen Zeitverlust und diese Missverständnisse sparen können. Ich will Ihnen nämlich ehrlich sagen, mir ist Foster Reynolds genauso zuwider wie Ihnen. Offen gesagt, ich kann den Kerl nicht ausstehen. Nichts könnte mir mehr Vergnügen machen, als ihn Ihnen auszuliefern. Ist das Ihr Ernst? Och, wenn Sie gehört hätten, wie wir gestern miteinander gestritten haben, dann würden Sie nicht einen Augenblick zweifeln. Ein Wunder, dass ich ihn nicht auf der Stelle erschlagen habe. So. Ja. Und worüber haben Sie denn gestritten? Das ist eine ganz alte Geschichte. Ich meine, wir streiten uns schon seit einem Jahr über den. Das ist ein ganz alte, immer wieder, wenn er kommt und plötzlich, und gestern war er da. Ich wusste, ich war selbst sehr erstaunt. Plötzlich stand er hier, stand dort, wo Sie sitzen, der Stuhl war nicht da. Und dann sprach er auf mich ein und wir haben, also die Sache ist wirklich zu kompliziert, um das jetzt alles zu erklären. Und jedenfalls, es kommt ja jetzt darauf gar nicht an, nicht wahr? Das Wichtigste ist, er wird aus dem Weg geräumt. Ja. Ja, weiß der Kuckuck, das wäre das Erfreulichste, das mir passieren kann. Foster Reynolds wird kalt gemacht, mein lieber Dr. Mander. Kalt. Eiskalt. Sprechen Sie auch die Wahrheit? Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Ha. Passen Sie auf, was wir jetzt tun werden. Ja? Wir rufen jetzt meine Sekretärin herein. Und Sie können sie fragen, ob Foster Reynolds und ich gestern nicht einen fürchterlichen Krach gehabt haben. Sie müssen ja natürlich erklären. Nein, das geht nicht. Niemand darf in unser Geheimnis eingeweiht werden. Am wenigsten eine Frau. Aber Sie können mir wirklich glauben. Nein. Schön. Nicht. Ich bin bereit, Ihnen zu glauben, auch ohne Zeugenaussage, Ihre Sekretärin. Danke. So einen Krach zu machen, das sieht ihm ganz ähnlich, diesem Niederträchtchen Foster Reynolds. Da haben Sie recht. Ja, ich muss allerdings gestehen, ich hatte nicht erwartet, in Ihnen einen so bereitwilligen Helfershelfer zu finden. Das ändert die Angelegenheit in hohem Maße und das freut mich von ganzem Herzen. Von was freut Sie das? Von ganzem Herzen. Was ist das? Was denn? Dieser summende Ton. Ach das? Oder ist nur jemand an der Haustür? Wer ist das? Keine Ahnung. Soll ich gehen und nachsehen? Nein. Ihre Sekretärin soll sich drum kümmern. Wie Sie wollen. Ja, also was den Telefonanruf bei Foster Reynolds betrifft... Aber lieber Freund, Sie müssen doch verstehen, dass es gar keinen Sinn hätte, wenn ich ihn anrufe. Warum nicht? Er wird doch nicht auf mich hören. Nach dem Krach, den wir miteinander gehabt haben, er würde einfach den Hörer hinknallen. Aber das macht nichts. Das macht es. Ich habe eine viel bessere Idee. Ich werde Sie zu ihm führen. Ja, ist gar nicht weit. Wir können gleich gehen, ist ganz bestimmt das Beste. Mein Wagen ist draußen und... Wer ist das? Wahrscheinlich meine Sekretärin. Es ist vielleicht besser, wir lassen sie hereinkommen. Ich will nicht, dass sie irgendeinen Verdacht schöpft. Kommen Sie doch herein, Miss Baxter. Könnten Sie vielleicht einen Augenblick herauskommen, Mr. West? Es ist dringend. Ja, ja, ich glaube ja, ja. Sie entschuldigen mich doch einen Augenblick, Dr. Mander. Miss Baxter, ich komme sofort zu Ihnen heraus. Ja, ist gut. Ich komme sofort. Es ist besser, ich gehe. Sie steht sehr gut mit Foster Reynolds. Und wenn sie irgendeinen Verdacht schöpft, dann könnte sie ihn vielleicht warnen. Gut, aber bleiben Sie nicht zu lange. Und wenn ich drauf komme, dass Sie ein doppeltes Spiel spielen, dann... Aber mein lieber Dr. Mander, Sie können sich absolut auf mich verlassen. Ich gehe mit Ihnen durch dick und dünn. Na schön, ich will es riskieren. Ich bin Menschenkenner, ich habe das Gefühl, dass ich Ihnen vertrauen kann. So ist recht. Natürlich können Sie mir vertrauen. Bleiben Sie hier, ich bin sofort wieder da. Haben Sie Lust, sich meine neuesten Platten anzuhören? Nur für die Ohren meiner besten Freunde. So, hier ist sie schon. Ach nein, die ist noch neuer. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Aber so, Sie sollen sie zum ersten Mal hören. Sie läuft schon. Ich bin gleich wieder da. Foster Reynolds. Schöner alter Stich. Sicher sehr wertvoll. Wie viel kostbare Dinge man sich doch mit schlechten Büchern zusammenschreiben kann. Da. Ich habe einen Wahnsinnigen da drin. Noch nie im Leben habe ich solche Ängste ausgestanden. Wenn ich dem Irren nicht gut zugeredet hätte, wäre ich nicht mehr am Leben. Er hat ein Messer und ist total verrückt. Ja, ich weiß, Mr. West, ich weiß. Wieso, was wissen Sie? Ja, deshalb habe ich Sie ja auch herausgeholt. Dieser Mann hier... Guten Tag, Mr. Guten Tag, wer sind Sie denn? Ich heiße Simpson. Ja. Ich komme von der Irrenanstalt. Ja. Gott sei Dank. Aber was zum Teufel soll denn das heißen, dass man so einen Kerl frei herumlaufen lässt? Ja, Pech. Pech nennen Sie das? Ja, sehr peinlich. Es tut uns sehr leid. Der arme Teufel ist rausgekommen heute Morgen. Wir haben es erst gar nicht gemerkt. Reizend. Ja, hoffentlich hat er Ihnen keine Unannehmlichkeiten gemacht. Unannehmlichkeiten, wenn Sie das Unannehmlichkeiten nennen, von einem tobsüchtigen Irren mit dem Tod bedroht zu werden. Ja. Aber sonst ist er doch ganz harmlos, ganz so, harmlos. Sonst? Ach, ja. Na, ich weiß jedenfalls, dass er ein sehr unharmloses Messer bei sich trägt. Ach, ein Messer? Ja. Ein Messer. Ein Messer. Ja, naja, ja, freilich, das gehört wahrscheinlich zu seiner Rolle als Dr. Julius Mander. So, darüber wissen Sie Bescheid. Ja, und ob ich Bescheid weiß. Er redet doch von gar nichts anderem. Er glaubt, er ist der Dr. Mander. Ach. Und darum habe ich mir auch gedacht, er wird geradenwegs zu Ihnen gegangen sein. Ja. Wissen Sie, Mr. West, das ist eine ganz komische Sache mit unseren Irren. Die einen, die bilden sich ein, sie sind Napoleon oder... Charlie Chaplin oder Julius Caesar oder Adolf Hitler oder... Aber sowas Ausgefallenes, wie sich dieser Mensch da ausgedacht hat, das ist mir wirklich noch nicht untergekommen. Der bildet sich doch ein, der Bösewicht aus einem Buch zu sein, das Sie geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob ich mich geschmeichelt fühlen soll oder nicht. Wissen Sie, da gibt es Geisteskranke. Ach, dann vielleicht eher nicht. Es waren ja gar nicht Ihre Bücher, die ihm den Rest gegeben haben. So. Na, aber tatsächlich ist das die einzige Art, ihn ruhig zu halten. Wenn man ihm eines von ihren Kriminalbüchern zu lesen gibt, dann wird er sofort ruhig und schläft. So, oh. Ja, sehr schmeichelhaft, sehr schmeichelhaft. Das wird zweifellos die Auflageziffern meiner Bücher günstig beeinflussen, wenn ich weiß, was für einen Leserkreis ich habe. Entschuldigen Sie, Mr. West, sollte nicht vielleicht lieber jetzt etwas mit ihm geschehen? Was soll denn mit ihm geschehen? Ja, ich meine, er sich wundert, wo wir so lange bleiben. Überlassen Sie das ruhig mir, Fräulein. Bitte? Ich habe da eine unfehlbare Methode, mit ihm umzugehen. Okay. Passen Sie mal auf. Ja? Hallo? Doktorchen, hallo, sind Sie drinnen? Hallo, ich bin's, Ihr Freund, der Schlagring Simpson. Schlagring Simpson? Ja, mein Gott, Sie wollen doch nicht daran, dass Sie auch eine Figur aus meinen Büchern sind. Bloß zum Schein. Verstehen Sie doch, ich spiele den treuen Diener des Doktors, dem der Doktor mal das Leben gerettet hat und seither... Und seither dient er dem Doktor wie ein treuer Hund. Um Himmels Willen, erzählen Sie mir doch nicht meinen eigenen Schund. Psst, er kommt. Da kommt. Ja, das sind Sie ja, Doktor. Doktorchen. Ja, da ist das Doktorchen. An allen Ecken und Enden habe ich sie gesucht. Nun aber fix, kommen Sie nur gleich mit. Ich habe den verdammten Detektiv geknebelt und gebunden. Nein. Ich habe ihn überrascht und überwältigt. Wir beide werden... Was? Jetzt... Foster Reynolds überwältigt? Überwältigt ist gar kein Ausdruck, Doktorchen. Kommen Sie mit, ich habe einen Wagen draußen stehen. Na dann los, dann ist keine Zeit zu verlieren. Endlich habe ich ihn da, wo ich ihn wollte. Wo ist denn mein Hut? Wo ist mein Hut und mein Messer? Sein Messer. Messer. Haben Sie gehört, sein Messerchen? Ja, was habe ich Ihnen gesagt, Mr. West? Ein bisschen Routine, man kann alles mit ihm machen. Na, also guten Tag, Mr. West. Und es tut mir außerordentlich leid, dass Sie solche Umstände gehabt haben. Hier. Das nennt er ein Messerchen. Das Hier ist mein Messerchen. Ja. Jetzt gehen wir. Ja, wir fahren. Ach, schönes Messerchen. Ja, bitte. Ja. Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen. Leben Sie wohl. Gleichfalls. Also, naja. Na, Miss Baxter. Das wäre nun vorbei. Das wäre vorbei. Ich glaube, ich werde mir mal einen kleinen Whisky genehmigen. Komm, Sie bitte. Da fahren Sie weg. Wie? Da fahren Sie. Gott sei Dank. Ach, ich bin nur froh, Mr. West, dass der Wärter noch rechtzeitig gekommen ist. Eben. Wenn ich das nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich auch nicht, weiß Gott. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich dachte ja anfangs, als er so vor mir saß. Ja. Wo ist denn das Sodawasser? Wie? Ach, da. Hier, bitte. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ich weiß schon, ich wollte gar nichts sagen. So. Wohlsein, Mr. West. Wenn so etwas in einem meiner Romane vorkäme, würden die Leser sagen, an den Haaren herbeigezogen. Ja. Sowas gibt's ja gar nicht. Unwahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wie? Ich meine, wahrscheinlich würden Sie sagen, das ist ja unwahrscheinlich, würden Sie wahrscheinlich sagen. Sie sollten auch was trinken, Miss Baxter. Oh, nein, Mr. West, danke, nicht, wenn ich im Dienst bin. Nur fangen Sie nicht auch schon an, wie die Polizisten in meinen Büchern. Hier, trinken Sie. Dankeschön, Boss. Boss ist entsetzlich, wie das abfärbt. Haben Sie Ihren Notizblock zur Hand? Jawohl. Ich möchte Ihnen was über das heutige Erlebnis diktieren für mein Tagebuch. Ja. Wo ist denn mein Füllfeder? Ihr goldener Füller? Ja. Sie haben ihn doch eben noch gehabt als der Mann. Ja. Ich werde nachsehen. Ja, dann sehen Sie mal nach. Mr. West! Ja, was ist das? Mr. West, Ihre Miniaturen, die kostbaren Miniaturen, die Sie aus Italien mitgebracht haben. Ja. Bitte kommen Sie, die sind weg. Weg? Alle weg? Weg? Das ist doch nicht möglich. Ich kann die wegschlagen. Ja, und hier fehlt auch das goldene... Das, was, Etui? Ja, Mr. West. Ja, das Bild ist auch fort. Das Bild? Das Bild über den Kamin. Nein. Aus dem Rahmen geschnitten. Und Sie haben doch seinerzeit so entsetzlich viel dafür bezahlt, ja, aber was zum Teufel? Und die Bücher? Meine Bücher? Gestohlen? Nein, Mr. West, nicht Ihre. Die kleinen, die kostbaren, die alten Werke Ihrer Kollegen sind gestohlen. Oh. Ihre Werke haben Sie gar nicht mitgenommen. Entsetzlich. Oh, machen Sie sich nichts draus, Mr. West. Das sind unkünstlerische Menschen. Das muss geschehen sein, während wir draußen waren. Was muss geschehen sein? Der Kerl war überhaupt nicht verrückt. Was sagen Sie? Das war alles abgekartet. Diebe waren das. Einfach. Jawohl. Schnell, telefonieren Sie der Polizei. Jawohl, die können nicht weit sein. Los. Jawohl. Nein, das sollen die mir büßen. Augenblick mal, Miss Baxter. Ja? Und erwarten Sie doch einen Augenblick. Ja? Diese Schufte. Miss Baxter, nur lassen Sie doch mal das Telefon für einen Augenblick. Ich muss nachdenken. Aber Mr. West, tun Sie das nicht. Was? Ich meine, Sie sollten keine Zeit verlieren. Tun Sie, was ich Ihnen sage, zum Kuckuck nochmal. Legen Sie den Hörer auf. Schön, bitte, wie Sie wollen. Aber verstehen tue ich Sie nicht, Mr. West. Ich fange an, den ganzen Umfang der Sache zu verstehen. Ja. Na, passen Sie mal auf, Miss Baxter. Ja. Ich kann gar nichts tun. Mir sind die Hände gebunden. Und das haben die genau gewusst, diese Schufte. Sie haben genau gewusst, dass ich die Polizei nicht alarmieren kann. Deshalb haben Sie das alles gemacht. Ja, aber wieso? Wieso, Miss Baxter? Denken Sie doch mal nach. Ja. Ich bin David West. Ja. Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass mein Name in der ganzen Welt bekannt ist. Meine Detektivromane sind berühmt. Ich bin der Schöpfer Foster Reynolds, des bekanntesten Detektivs seit Sherlock Holmes, des unfehlbaren, nie versagenden Übermenschen, der alle Tricks durchschaut, dessen Gehirn in den Annalen der Kriminologie nie seinesgleichen gefunden hat, der Meisterdetektiv, gegen den Scotland Yard ein Kindergarten ist. Ich bin der Schöpfer dieses Übermenschen. Ja. Kann ich vor Gericht erzählen, was heute hier geschehen ist. Soll ich mich als der größte Trottel des Jahrhunderts bloßstellen lassen? Die ganze Welt wird mich auslachen. Kein Mensch wird mehr ein Buch von mir kaufen. Ich wäre ruiniert für mein ganzes Leben. Nein. Lieber will ich 10.000 Pfund einbüßen, als dass diese Schande herauskommt. Und das haben diese Teufel gewusst. Ja, aber Sie müssen doch etwas tun, Mr. Beste. Sie müssen. Ich muss nicht. Naja, das müssen Sie ja besser wissen. Ich muss mich damit abfinden. Das ist alles. Aber der Teufel weiß, wenn ich diese Kerle in meine Klauen kriegen könnte, dann würde ich ihnen zeigen. Ich würde ihnen schon zeigen. Oh, Mr. West. Ja, was haben Sie denn schon wieder, Miss Baxter? Ja, Mr. West, hier ist ein Zettel. Na, wenn schon. Na, ich glaube, den haben die Burschen hier vergessen. Hm? Steht was drauf? Was steht denn drauf? Was verstehe ich nicht? Oh, Mr. West, ich weiß wirklich nicht, ob der scheint an Sie gerichtet zu sein. Ja, wollen Sie mich zum Wahnsinn bringen? Was steht drauf? Da steht, warum ziehen Sie nicht Foster Reynolds, den Meisterdetektiv aller Zeiten, zu Rate? Ich bin am Ende. Ja, ich glaube, wir sind am Ende. Drehen Sie das Radio an. Ja, Mr. West. Ich muss mich ablenken. Ja, schon wieder Tanzmusik. Ist doch hübsch. Sie haben Geschmack. Machen Sie mal hier ein bisschen sauber. Ja. Lauter Fingerabdrücke. Das war das Kriminalhörspiel Dem Reißer entsprungen von Michael Brett. Deutsche Bearbeitung Hilde Maria Kraus. Bearbeitet haben Sie das auch noch? Die Mitwirkenden waren David West, Werner Hinz. Kenn ich nicht. Miss Baxter, Ruth Kappelsberger. Mhm. Dr. Julius Mander, Charles Renier. Ach, der war das also, ein Kollege, entsetzlich. Simpson, Hans Stein. So. Regie, Fritz Benscher. Und das auch noch, drehen Sie ab, sonst drehe ich durch. Oh, lassen Sie doch bitte, Mr. West, das war doch sehr hübsch. Nein, ich bitte Sie, drehen Sie ab, Schuss. Das war eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahre 1954. Dass das Krimischreiben auch heute, 60 Jahre nach dieser Aufnahme, immer noch ungeahnte Tücken und Gefahren birgt, zeigt gleich der erste unserer nächsten Mitternachtskrimis, die wir Ihnen jetzt in Ausschnitten vorstellen. Mein Name ist Jonathan Kornfeld. Ich bin Drehbuchautor. Allerdings nicht besonders erfolgreich. Ein ganzes Jahr lang hatte Jonathan an einem Drehbuch herumgedoktort und fast ebenso viel Zeit ließen sich danach die Produktionsfirmen, um es abzulehnen. Das gibt's doch gar nicht. Ich war verzweifelt. Meine finanziellen Reserven waren inzwischen aufgebraucht. Rettung verspricht eine Nachricht von Barbara Kruse, der erfolgreichsten Filmproduzentin Deutschlands. Herr Kornfeld, bezüglich Drehbuch. Ich erwarte Sie heute um 17 Uhr in meiner Villa. Bitte pünktlich. Barbara Kruse. Frau Kruse hält Kornfeld erst einmal das Zuckerbrot hin. Doch, sie erkenne da durchaus Talent. Zückt aber gleich darauf die Peitsche. Seine Drehbücher seien ja doch noch recht holprig. Er solle sich erst einmal an etwas Einfachem versuchen, sozusagen zum Üben. Sie kennen ja sicher die White Trash-Reihe von Philipp Stegers. Ein Autor, den ich übrigens aufgebaut habe. Leider nein. Das sind Krimis, die in sozialen Brennpunkten spielen. Absolut authentische Figuren. Sehr erfolgreich. Ich habe hier ein Exposé von Herrn Stegers liegen mit dem schönen Titel Die Siedlung. Der Autor hat allerdings gerade eine Schreibblockade und so lange kann ich nicht warten. Ich zahle Ihnen 10.000 Euro. Sie haben 2 Wochen Zeit. 2 Wochen ist nicht zu schaffen. Einverstanden. Jonathan hat seine liebe Not, sich in die Gedanken eines anderen Autors zu versetzen und Fleisch an Stegers dürres Drehbuchskelett zu bringen. Das wird das schlechteste Drehbuch aller Zeiten. Und was macht der Ersatzautor, wenn er ebenfalls eine Schreibblockade hat? Er sucht sich einen Coach. Michael Schmattke, dramaturgische Beratung und Mentor. Ich bin gerade auf einem Termin außer Haus. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht nach dem Signalton. Schmattke geht die Sache pragmatisch und leidenschaftslos an. Schmattke, Sie sagen mir jetzt bitte ganz konkret, wie löse ich die strukturellen Probleme in meiner Geschichte? Mit Tempo. Das ist das ganze Geheimnis. Scheiß auf Logik. Aha, interessant. Dieser Schmattke ist wohl für viele Autoren als Berater tätig. Und auch für Kornfelds Dilemma kennt er die Lösung. Das sind doch alles nicht meine Figuren. Jonathan, Ihr Problem ist ein ganz anderes. Sie sind nicht nah genug an Ihren Figuren. Sie sitzen hier in Köln an Ihrem Schreibtisch und grübeln. Und die Figuren rennen irgendwo in Dortmund rum. Wenn Sie wirklich wissen wollen, was in Ihrer Geschichte abgeht, müssen Sie die Figuren inkognito und vor Ort beobachten. Das ist doch völlig absurd. Wie soll das denn gehen? Das ist immer meine Sorge sein. Also auf in den Dortmunder Hafen, um Stegers authentischen Figuren in ihrem sozialen Brennpunkt aufzulauern. Doch Schmattkes heißer Tipp geht nach hinten los. Nun entgleitet die Story unserem armen Autor vollends. Ab jetzt wird die Handlung nämlich immer abgedreht. Nachher weiß keiner mehr, was überhaupt noch Realität ist. Deshalb versuchen wir an dieser Stelle gar nicht erst das verworrene Knäuel aufzudröseln. Aber so viel sei versprochen. Das Hörspiel ist ein Sprechfest für Daniel Brühl und Dennis Moschito, die viele der verzwackten Drehbuchfiguren selbst gestalten. Ich hab die Schnauze voll. Haben wir's verstanden? Warum schmeißt du nicht Kartoffelmädchen in Kanan? Den Krimi mit dem schönen Titel Die Siedlung von Philipp Stegers, ja, den gibt es wirklich. Und unter dem Namen Li Buddha hat er auch die Musik beigesteuert. Hören Sie am kommenden Samstag, dem 10. Januar, zur gewohnten Zeit, um 0.05 Uhr. Und Sie bauen mir bitte noch einen kleinen Hund in die Handlung ein, ja? So einen richtig süßen. Nee, kommt gar nicht in Frage. Nächster Fall. Den Plot eines Detektivromans ohne jegliche Logik zu konstruieren, hätten die Väter der Gattung nicht gewagt. So ungereimt die Umstände, zum Beispiel in Dashiell Hammetts Short Story »Zwei scharfe Messer« zunächst scheinen, so einleuchtend sind am Ende doch das Motiv und die Vorgehensweise des Übeltäters. Der eigentliche Fall beginnt für Scott Anderson, den Polizeichef des Städtchens Deerwood, als er sich bei der Trans-American Detective Agency in Philadelphia nach einem gewissen Fuhrmann erkundigt, den er am Abend zuvor hops genommen hatte, als er auf dem Heimweg vom allwöchentlichen Pokerabend bei Dr. Kamsley mit seinem Mitarbeiter Wally Shane am Bahnhof vorbeikam. Der 2.11 Uhr war eingefahren, der die Stadt ins Bett bringt, wie wir zu sagen pflegen. Und kaum war der Bursche aus dem Raucherabteil gestiegen, erkannte ich ihn auch schon. Verzeihung, Sir. Haben Sie bitte Feuer? Er sah einige Jahre älter aus als die 40, die er angeblich war. Wally Shane kam gerade aus dem Wartesaal. Ich fing Wallys Blick auf und nickte zu dem Burschen mit dem schwarzen Köfferchen hinüber. Meinst du den da? Warte mal, Scott. Hör zu, das ist ein Doppelgänger von dem Typen. Das ist der Typ. Meinst du wirklich? Da bin ich mir nicht so sicher. Komm. Was machen wir? Wir nehmen ihn fest. Lester Fuhrmann, ein reicher Geschäftsmann, wird in Philly wegen Mordes an einem gewissen Paul Dunlap gesucht. Und sein Steckbrief verspricht eine stattliche Summe als Finderlohn. Zwar bestreitet Fuhrmann jegliche Schandtat, doch das soll nicht Chief Andersons Problem sein. Nach einer Nacht in der heimischen Zelle würde der Delinquent ohnehin der Detektei in Philadelphia überstellt. Doch dazu kommt es nicht mehr. Noch vor dem Morgengrauen findet man Fuhrmann in der Zelle erhängt. Sag mal, Scott, was soll das alles? Was alles? Na, dieser Schnickschnack, dieses Larifari. Ich weiß nicht, was du meinst. War es denn kein Selbstmord? Sicher war es Selbstmord. Ja. Aber ich habe der Trans-American telegrafiert und die haben mich gerade vor ein paar Minuten angerufen. Sie hätten nie irgendeinen Steckbrief von Fuhrmann rausgeschickt. Ich habe gerade eben mit der Polizei von Philadelphia gesprochen. Da ist kein Paul Dunlap ermordet worden, soweit Sie wissen. Kein unaufgeklärter Mord am 26. des letzten Monats. Was hast du aus Fuhrmann rausgekriegt, ehe du ihn sich hast aufhängen lassen? Nichts. Es gab allerdings eine Verbindung zwischen Fuhrmann und der Detektivagentur. Er hatte sie vor längerer Zeit beauftragt, nach seiner Frau Ethel zu suchen, die ihn nach 3 Jahren Ehe verlassen hatte. Ethel blieb jedoch verschwunden. Ein Agent der Trans-American bestätigt, dass es sich bei dem Fahndungsaufruf um eine gelungene Fälschung handelt. Sie sagten, er habe Geld gehabt. Wie viel ungefähr und wer bekommt es nun? Ich möchte mal sagen, sein Vermögen wird sich auf etwa eine halbe Million Dollar belaufen, das in vollem Umfang seiner Frau zufällt. Das war alles. Und auch bei der Leichenschau am nächsten Tag kam nicht mehr heraus. Dabei musste es etwas geben, eine ganze Menge sogar. Ein Teil dieser Menge ist, dass Dr. Kermsley bei der Autopsie von Lester Fuhrmann Blutergüsse am Kopf entdeckt hat, die normalerweise nicht als Folgen eines Selbstmords durch Erhängen auftreten. An der Sache ist also etwas oberfaul. Chief Anderson bohrt nach. Schätze, es wird Ärger geben. Molly Shane lächelte matt. Wir senden zwei scharfe Messer von der Cheryl Hammett in einer Hörspielfassung des Süddeutschen Rundfunks von 1993 mit Otto Sander als Polizeichef Anderson sowie mit Peter Käuper, Charles Wirz, Walter Renneisen, Judy Winter und anderen am 17. Januar. Ich glaube, ich habe da ein dickes Ding für Sie. Wie ist es? Können Ihre Leute den Zug anhalten? Viele Gesetzesbrecher, meine Damen und Herren, werden ja geschnappt, weil sie ihren Job nicht ernst genug nehmen. Ungeduld, Selbstüberschätzung und Stümperei vereiteln oft die kühnsten Pläne. In TV-Krimis und im Internet bekommt man zwar manch guten Tipp für die Arbeit, doch für die Bedeutung von Fachwissen, Erfahrung und Präzision gibt es nur wenige Vorbilder. Um der Polizei keine Fingerabdrücke zu liefern, ist es für alle oberstes Gesetz, Tag und Nacht Handschuhe zu tragen. Eine Lehrstunde für angehende Postzugräuber etwa liefert ein Klassiker aus den 60er Jahren. Geradezu schon eine Legende. In der Realität, als Stoff für die Boulevardpresse, für das deutsche Fernsehen und als jahrzehntelang verschollenes Hörspiel, das nun wieder aufgetaucht ist, die Gentlemen bitten zur Kasse. Es stammt von Sándor Ferenczi, der auch das Drehbuch zum gleichnamigen Fernsehmehrteiler verfasste, in dem ebenfalls Horst Tappert die Hauptrolle spielte. Es handelt, unter Verwendung geänderter Namen, vom großen Postzugraub von 1963, bei dem vermutlich an die 20 illustre Herren einen Eisenbahnwaggon plündern, in dem ausrangierte Geldscheine im damaligen Wert von gut 2,5 Millionen Pfund Sterling, das wären heute über 50 Millionen Euro, von Glasgow zur Bank von England in London transportiert werden sollten. Aber warum nach London? Haben die Schotten keine Reißwölfe? Ein Coup dieser Größenordnung ist eine logistische Meisterleistung, wie man sie eigentlich nur in Filmen wie Mission Impossible oder Ocean's 11 bestaunen kann. Ach, du machst mir Spaß, Archie. Das gibt's doch nur im Kientop. Doch, das könnte gehen. Unter der Führung des Majors, Michael Donegan, konzentrieren sich die Bandenmitglieder in ihrem Geheimversteck auf die bevorstehende Aufgabe. Die meisten sind hochqualifiziert und bringen eine Menge krimineller Erfahrung ein. Jeder ein Experte auf seinem Gebiet. Als Fälscher, Autodieb, Elektriker, Zugausbremser. Trotzdem, ein ganzer Zug. Ich meine, die Reisenden... Keine Reisenden. Nur Briefe, Pakete und 1 Million Pfund. Aber doch Personal, Postbeamte, Wächter. 70 bis 80 Mann. Na bitte. Ja, aber unbewaffnet. Ach, 80 Mann sind 80 Mann. Wenn wir es richtig anstellen, würden die meisten von denen überhaupt nichts merken. Es soll nämlich ein sauberer Coup werden, möglichst ohne Sach- oder gar Personenschäden. Wer sorgt eigentlich für Waffen, Mike? Ich kann Pistolen besorgen. Pistolen? Bei uns wird nicht geschossen, ist das klar, Leute? Das Hauptproblem solcher Bandenunternehmungen ist, dass sie von allen Beteiligten eiserne Disziplin erfordern. Verschwiegenheit, Geduld. Einen kleinen Vorschuss hätten wir schon verdient, Major. Nur über meine Leiche. Unauffälligkeit und Selbstbeherrschung. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es noch Monate dauern kann, bis es soweit ist. Und bis dann gibt's keine Nebenbeschäftigung, keine Extratouren. Und keine Weibergeschichten, Georgie. Als Tauglichkeitstest für reibungsloses Teamwork dient die Beschaffung des nicht unerheblichen Betriebskapitals von 50.000 Pfund durch den Überfall auf einen Lohntransporter, der nach einem minutiösen Plan erfolgt. Es ist 9.51 Uhr und 30 Sekunden. Blitzschnell stoßen wir die Tür auf und stürzen hinaus. Webster und Kingsley werfen sich auf die entsetzten Geldboten und halten sie fest. Arrow, Webster, Kingsley und Elton heben die Kassette vom Karren und schleppen sie eilig hinaus zum Parkplatz. Cameron und ich laufen nebenher, blicken uns sicher nach allen Seiten um und drohen den erschrockenen Augenzeugen mit unseren Regenschirmen. Arrow, Webster, Kingsley und Elton tragen die Kassette zu dem von Slowfoot chauffierten Rolls-Royce und stellen sie auf dem freien Vordersitz ab. Arrow, Cameron und Elton steigen hastig in den Bentley und noch bevor sie die Tür ganz geschlossen haben, fahren sie hinter unserem Wagen an. Alles läuft wie ein Uhrwerk ab. Da sie auch den Fluchtweg genau ausgekundschaftet und kalkuliert hatten, können die Gentlemen unerkannt und spurlos entkommen. Sie hinterlassen nichts als einen leeren Gepäckkarren und überrumpelte Zeugen, die niemanden erkannt haben und nicht wissen, wie ihnen geschah. Nach dieser Generalprobe rückt der Ernstfall immer näher. Jeder Handgriff muss sitzen. Aber alles muss blitzschnell gehen. Je schneller wir wegkommen, desto kleiner das Risiko. Zum Probelauf gehört auch die bis auf den kleinsten Strauch und jedes Brückchen maßstabsgetreue Nachbildung der Stelle, an der der Überfall geplant ist. Jetzt wissen wir also, wozu Modelleisenbahnen im Keller gut sind. Nächte um Nächte verbringen die Männer mit dem Studium aller Einzelheiten anhand dieses Modells. Alle Beteiligten sind mit Begeisterung dabei. Nach einem ganzen Jahr der Vorbereitungen geht es in der Nacht zum 8. August endlich los. Die Weichen sind gestellt. Ein Hörspiel aus Oberinspektor Derricks krimineller Vergangenheit. Die Gentlemen bitten zur Kasse. Zu Papier gebracht und inszeniert von Sándor Ferenczi in der Nacht vom 23. auf den 24. Januar um 0.05 Uhr. Präzise. Pünktlich, wie immer. Der Science-Fiction-Krimi in diesem Quartal basiert ebenfalls auf einer alten literarischen Vorlage, ist aber als Zukunftsszenario genauso plausibel. Der Hörspielautor Dirk Schmidt hat Joseph Conrads 1899 erschienene Erzählung »Herz der Finsternis«, die das Grauen in der belgischen Kolonie Kongo schildert, in die Weiten des Weltraums verlagert. Statt des Kongo ist der Schauplatz ein abgelegener Trabant mit der Station Tourville. Kurz, der undurchsichtige Leiter des Außenhandelspostens jagt nicht mehr dem Elfenbein, sondern dem für den Heimatplaneten lebenswichtigen, lichtspendenden Element Auranium nach. Und Conrads Erzähler Marlow ist ein Adjutant der Sternenflotte. Er erhält den Auftrag, in Tourville nach dem Rechten zu sehen. Natürlich war von Anfang an klar, dass Wells mir etwas verschwieg. Tourville galt schon längst als No-Go-Area. Zuerst hat es lediglich Meldungen von Unglücksfällen gegeben, dann sprach man von Opfern und später von Toten. Man sprach von Problemen, dann von Spannungen und schließlich von Auseinandersetzungen. Was geschönte Berichte angeht, ich bin lange genug Empfänger und Urheber gewesen, um zu begreifen, dass sie sich etwas vormachten. Sie hatten den Kontakt verloren. Tourville ist lebensgefährlich und das wissen Sie besser als ich. Wenn Sie mich schon in die Hölle schicken, wäre es nett zu erfahren, was ich da genau tun soll. Sagt Ihnen der Name Kurz etwas? Für die einen war Kurz ein übermenschliches Wesen. Jemand, der in die Zukunft blickte und Dinge sah, die seine Zeitgenossen nicht mal erahnten. Und für die anderen? Ein dunkler, zorniger Gott, der einem bei lebendigem Leib die Haut abzog, wenn man nicht spurte. Man munkelt, Kurz habe in Tourville eine eigene Welt geschaffen und führe dort ein grausames Regime. Gesehen hat man ihn seit langem nicht mehr. Auch dem Arzt, der Marlow medizinisch auf die Reise nach Tourville vorbereitet, sind die dortigen Verhältnisse nicht geheuer. Er hat den Verdacht, dass dort irgendetwas die Gehirnfunktionen beeinflusst und bittet Marlow, ihm von den nächsten Menschen, die in Tourville zu Tode kämen, Gewebeproben mitzubringen. Passen Sie auf. Sie nehmen dieses Gerät und pressen es fest an die Schädelkalotte. Und 5, 4, 3, 2. Geht durch den Knochen wie durch Butter. Nehmen Sie das mit. Sie können der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Mit einem Transportschiff macht sich Marlow auf zu seiner Mission ins Ungewisse. Viel Glück! Am 31. Januar um 0.05 Uhr im Herz der Nacht von Dirk Schmidt. Am 7. Februar scheint es dagegen recht munter zuzugehen. Mein Teufel, wie sein. Nein, das ist kein Kegelclub auf Sauftour. Martin Lauers alter Schlager Schön war die Zeit wird hier inbrünstig von einer Busladung Bottropper Veteranen gegrölt, die Richtung Marseille zum alljährlichen Treffen der Fremdenlegion unterwegs sind. Algerie française! Algerie française! In ihrem Schlepptau Hannes Schreiber, Reporter beim Revier-Magazin Malibu, und sein Fotograf Stefan, die die Fahrt begleiten und von der Altherrenfeier in Frankreich berichten wollen. Ah, voilà! La journalie! So schön war die Zeit, als die Kameraden waren und auf die alte Herrlichkeit wollen die ordengeschmückten Ex-Söldner auch heute im Rentenalter nichts kommen lassen. Unser Sergeant, der hat vor dem Kampf immer gesagt, ihr seid Legionäre geworden, um zu sterben. Ich führe euch dahin, wo gestorben wird. Die Verachtung vom Tod, das ist es. Die Legion war und ist für manche noch jetzt im Zivilstand das einzig Gute in ihrem tristen Loser-Dasein. Ja. Legio Patria Nostra. Die Legion ist unser Vaterland. Oh, das versteht keiner, der nicht dabei war. Also ich sag ja immer, Bottrop ist mein Wohnsitz, aber die Legion, das ist meine Heimat. Das ist gut. Jawohl. Der Mensch hieß Alfred Althaus, genannt Freddy. Er war der Präsident der Kameradschaft des Ancien Légionnaire Étranger Ville de Bottrop. In den frühen Morgenstunden, kurz vor Lyon, als die Ausflügler ihre erste Runde Bier wegschlafen, dann die böse Überraschung. Halt an, Mensch! Wieso denn? Ich kann ja mal mit auf der Autobahn. Halt an, Mensch! Au! Scheiß, mein Kopf! Was denn das? Nochmal! Der ist tot! Was? Wer ist tot? Wo? Der Charlie! Guck mal da, das Messer! Ey, was denn für ein Scheiß? Das gibt's doch gar nicht. Tatsächlich. Fahnenträger Charlie hängt leblos in seinem Sitz. Aus seiner Seite ragt ein Messergriff. Die Verwirrung ist groß. Was tun? Müsste man nicht die Polizei holen? Karl-Heinz, Moment mal! Also jetzt bleibst du erstmal sitzen. Wohl? Das kannst du nicht alleine entscheiden, was wir jetzt machen. Also, Kameraden, ich als Präsident... Ach, hör doch, das Sülzen, Freddy! Ja. Frag doch lieber, wer den Charlie umgebracht hat. Umgebracht? Richtig. Eigentlich kann nur einer von ihnen Charlies gewaltsames Ableben herbeigeführt haben, denn beim letzten Bushalt war er noch putzmunter. Wie zu erwarten, meldet sich niemand freiwillig als Täter. Die beiden Reporter scheiden als Kriegsdienstverweigerer aus, denn die professionelle, lautlose Tötungsart spricht für eine militärische Ausbildung. Kurze Schusswaffe, sagen wir dafür. Damit geht er ruckzuck. Wenn sie die Flicks holen, bedeutet das stundenlange Verhöre auf der Präfektur. Und dann ist es Essig mit der Feier in Marseille und der Parade in Aubagne. Ich habe mal extra Urlaub genommen. Angesichts dieser verheerenden Aussichten wollen die ehemaligen Legionäre die Affäre lieber unter sich klären, wie sie es anscheinend auch früher immer gehalten haben. Walter, fahr los! Halt dich doch nicht so, Herr Althaus. Bis Marseille haben wir das, Kameraden. Komm schon, dann lass mich hier raus. Aber wie wollen die Amateurdetektive das schwarze Schaf unter ihnen überführen? Fürs Erste müssen Stefans Tatortfotos reichen. Damit belegt ist, wo jeder Einzelne heute Nacht gesessen hat. Die Truppe zischt ab zu Parade und Besäufnis und lässt Charlie einstweilen vor sich hingammeln. Im stickigen Bus. In Südfrankreich. Unter der sengenden Sonne. Bei der Rückkehr kann der wilde Haufen das Problem nicht mehr leugnen. Als der Fahrer die Türen öffnete, schlug uns ein Schwall heißen Leichengestanks entgegen. Charlie, sein Deo hat versagt. Mit einer Stange Eis kann der tote Kamerad noch eine Weile frisch gehalten werden, aber nicht mehr allzu lange. Das heißt, die Mördersuche muss nun zügig vonstatten gehen. Und siehe da, auf einmal findet jeder bei jedem ein Motiv, Charlie ans Leder gewollt zu haben. Und mit der ewigen Kameradschaft ist es offenbar auch nicht weit her. Aber ich bring doch keinen um! So, du bringst keinen um? Und was war denn damals? Es sind die Bella Bess im Stall, ha? Das war doch was ganz anderes. Das war Mord. Jawohl, das war Mord. Genau wie heute Nacht. Was habt ihr gemacht in der Algerie? Wer hat denn damals keine umgemacht? Wer hat denn keine Ahnung? Da ist wohl noch mehr als eine alte Rechnung offen. Du hast doch keine Ahnung, was bei uns los war. Was schleppen die Männer nur seit dem Algerienkrieg mit sich herum? Schön war die Zeit von Werner Schmitz. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1992 senden wir am 7. Februar um 0.05 Uhr. Soweit unsere Vorschau auf die nächsten Mitternachtskrimis im Deutschlandfunk. Titel, Texte und Termine finden Sie unter www.deutschlandfunk.de/Hörspiel. Oder zum Blättern in unserem Spezialheft Hörspiel Feature, das wir Ihnen gerne kostenlos zusenden. Und nun wünschen wir Ihnen noch eine schöne Radionacht. Wir sind fertig, aber wir lassen ein paar Mann zur Bewachung hier stehen.